Andromache, Teil 2. Peleus, tritt auf, Menelaos, Andromache, Molotos, Dekor. Peleus, noch etwas entfernt zu dem Chor und Menelaos. Euch frag ich, Frauen, und dich, zum Morde schon bereit, was ist das? Wie geschah es? Welchem Übel krankt dies Haus? Welch unbedachtes Werk vollbringet ihr? Menelas, halt ein und eile nicht so sonder recht. Zu seinem Führer. Geschwinder führe, denn es gilt hier, wie es scheint, kein Säumen. Nein, wenn jemals, kehr an diesem Tag mir wiederum erblühend meine Jugendkraft. Vor allem will ich, gleich wie günstiger Wind ein Schiff, dich, Weib, erretten. Sage mir, wie durften die, auf die Sklaven deutend, welche sie führen, also dich fesseln und mit deinem Knaben dich fortführen, welcher, wie ein Lamm der Mutter, folgt zum Tode, weil ich fern war und dein Herr verzeucht? Andromache, o Greis, du sagst es, diese Männer drohen den Tod mir und dem Kinde, wie du siehst. Wie säumtest du, Peleus, denn nicht ein eilender Notruf erscholl von mir. Nein, tausend Boten hab ich dir gesandt. Des Hauses Zwietracht kennest du, Greis, welche jüngst des Mannes Kind anhub, das mich verderben wird. Von Thetis Altar, welche den großherzigen Sohn dir gebar, fromm ehrest du die göttliche, riss hinweg der Männer Hand, und kein Gericht vergönnt man, noch erwarten sie abwesender Rückkehr. Nein, mein und meines Sohns Verlassenheit benutzend, wollen sie das Kind, das nichts verbrach, mit mir unseliger senden in das Schattenreich. Darum beschwör ich dich, zu deinen Füßen, Greis, hinfallend, anzurühren, deine teure Wang ist der Hand ja nicht vergönnt. Errette mich bei allen Göttern. Denn verzeuhst du, harret mein unselger Tod und eurer Schmach bei allem Volk. Peleus, die Fesseln löst, ihr Sklaven, flugs, eh einer heult, und lasst des unglückselgen Weibes Hände frei. Menelaos, und ich verbiet es, kein geringerer denn du, und der mit größerem Rechte dieser Frau gebeut. Peleus, wie? Bist du kommen, auch in meinem Hause nun zu schalten? Genügt dir Lakedämons Zepter nicht? Menelaos, ich führte sie gefangen aus dem Troerland. Peleus, zum Ehrenlohn empfing sie meines Sohnes Sohn. Menelaos, sein ist das mein und wiederum das seine mein. Peleus, zum Recht tun, nicht zum Bösen, zu Gewalt und Mord. Menelaos, aus meinen Händen führst du nie dies Weib hinweg. Peleus, dann färbet blutrot dieser Zepter dir das Haupt. Menelaos, berühre mich, damit du klug wirst, nur herbei. Peleus, du bist ein Mann wohl, böser Eltern, böser Sohn, zu dir wohl spricht man wie zu Männern, der du einst dein Weib dir rauben ließest, einen Phrygier, das Haus verlassend, riegellos und sklavenlos, als ob enthaltsam deiner Gattin Seele war, der schändlichsten von allen. Und wollt eine gleich sie mag enthaltsam nimmer am Eurotas sein, wo Jungfraun ihrem Herd entflohn mit Jünglingen die Hüften nackt und offen liegend das Gewand zu Lauf- und Ringerkünsten sich vereinigen, mir unerträglich. Und ihr staunt, Lakonier, wenn nimmermehr ihr tugendhafte Frauen erzieht? So dürft Helene fragen, die dein Haus verließ und deine Lieb aufopfernd einst fortjubelte mit einem jungen Fremdling in ein ander Land. Und dieser Frau nach führtest du aus Griechenland ein solches Kriegsheer in das Reich der Phrygier? Den Speer nicht regen um die abscheuwürdige Verräterin, und dort sie lassen musstest du. Und Lohn noch geben, dass du nie sie wieder sähst. Dahin war aber nimmermehr dein Sinn gestellt, nein, viele tapfere Seelen opfertest du hin und machtest greise Frauen kinderlos daheim und alten Vätern raubtest du den edlen Sohn, wie mir Unseligem. Einen Rachgeist schaut mein Blick, so deucht mir, schau ich dich, Achilleus Mörder, an, der einzig auch von Troja kein Wundmal gebracht und schönes Schild in schönen Hüllen ebenso heimführte, wie er dorthin einst sie mit sich nahm. Wie übermütig quältest du den Bruder auch zum Tochtermord ihn treibend in sinnlosem Wahn, daß wieder du erlangtest dein ehrlos Gemahl. Drum auch in Troja, denn auch dahin folg ich dir, gab man umsonst in deiner Hand das Weib zum Mord, denn ihre Brust anschauend warfst du hin das Schwert, empfingst den Kuss, umkostest die Verräterin und warst der Wollust aller feigster Sklav wie vor. Stets mahnt dich Drob den Enkel an, niemals mit dir sich zu verbinden und des falschen Weibes Kind nicht in sein Haus zu führen, denn das Mädchen bringt der Mutter Schmach mit. Das bedenkt ihr Freier mir und wählt die Tochter einer tugendhaften Frau. Nun aber dringst du gar in meiner Kinder Haus, die fern sind, ein zerstörend, wirkst dies arme Weib schmachvoll dahin und ihren Sohn, der Tränen dir samt deiner Tochter drinnen noch erpressen soll, und wär er zehnmal Bastard, bringt doch dürres Land oft schönere Früchte wie ein üppiges Gefild, und echte Kinder stehen oft unechten nach. Kehr heim denn mit der Tochter, besser nimmt ein Mann den wackern Armen als den reichen Bösewicht zum Freund und Schwiegervater. Du warst nichtig stets. Der Chor. Von kleinem Anfang führet oft im großen Streit den Sterblichen die Zunge, doch der weise Mann vermeidet sorgsam, Freunde zu beleidigen. Menelaos. Was rühmt man doch die Alten, daß sie weise sind, selbst die, die klug einst achtete das Griechenvolk, wenn du, ein Peleus, hochberühmten Vaters Sohn, uns, die du dir verschwägert, dir zu eigner Schmach also zu lästern wagst um ein Barbarenweib, das über Nilos Fluten weit und Phasis Strom auch mich zur Rach anmahnend du vertreiben mußt, da sie aus jenem Lande stammt, wo, Speer erwürgt, viel einst von Hellas Tapfersten gefallen sind, und das mit deines Sohnes Blut besudelt ward? Denn Paris, der Achilleus deinen Sohn erschlug, war Hektors Bruder, und sie selbst war Hektors Weib, und dennoch gehst du unter dasselbe Dach mit ihr, und neben ihr an einem Tische sitzest du, und sie gebiert Erbfeind in deinem Hause dir. Drum dir und mir vorsorgend, Alter, kam ich her, und zur Erwürgung reiß ich sie aus deiner Hand. Sag auch, denn Red und Antwort steht den Menschen an, wenn meine Tochter nicht gebiert und dieser Frau entsprossen Söhne, wirst du im Phthiotereich zu Herrschern sie bestellen, den Barbarenstamm zu Hellas Fürsten? Weil ich Ungerechtigkeit abwehre, bin ich töricht und nur du bist klug? Bedenk im Geist doch, hättest du dein Kind vermählt mit einem Bürger und erführst dann solch Geschick, trügst du es schweigend? Nimmer. Und nun schmähest du also um eine Fremde den verwandten Freund? Gleich fühlt der Mann ja und das Weib, dies ängstet sich, vom Mann beleidigt, wie der Gatte sich betrübt, wenn er ein töricht Ehgemahl daheim ernährt. Er aber hat in seinen Händen große Macht, da Eltern nur und Freunden eine Frau vertraut. Also beschirm ich billig auch die meinigen, ein Greis bist du, und meines Kriegeszugs gedenkend, gibst du mehr Vergnügen mir denn Schmerz, nicht willig litt durch Götterschickung Helena, und hat der Griechen Volke großes Heil gebracht, weil die der Waffen und des Streits unkundigen Kriegsruhm durch sie erlangten. Denn Erfahrung ist den Menschen Söhnen aller Dinge Lehrerin. Auch dass ich widerschauend endlich mein Gemahl die Hand zurückhielt von dem Mord, war wohlgetan. O wäre Phokos auch von dir einst nicht erwürgt, dies sagt ich dir wohlwollend, nicht von Zorn entbrannt. Ergrimmst du aber, wirst du durch zaumlos Geschwätz doch nicht besiegen weisere Gelassenheit. Der Chor. Lasst endlich ab, denn solches ist ersprießlicher von eitler Red, und fallet nicht in gleiche Schuld. Peleus, weh mir, wie üble Sitte herrscht in Griechenland, hat wo Tropäen aufgestellt ein siegend Heer, nennt man es nicht der Männerwerk, dies doch vollbracht? Nein, nur der Feldherr träget allen Ruhm davon, der, einer unter Tausenden, die Lanze schwang und mehr nicht tat als einer in dem Schlachtgewühl. Stolz sehen die Häupter einer Stadt auch oft herab aufs niedre Volk, wiewohl sie selber nichtig sind und die Verhöhnten tausendmal verständiger, nur dass der Wille mangelt und Verwegenheit. So du auch und dein Bruder, aufgebläht von Stolz seid ihr, ob eurem Heerszug in das Phrygerland, wo anderer Mühe und Leiden euch verherrlichte. Nun sollst du sehen, dass sogar der troische Paris dem Peleus nimmermehr verhaßter war, wenn du nicht augenblicks von diesem Hause weichst und deine kinderlose Tochter, die hinaus am Lockenhaar mein Enkel einst noch schleifen wird. Denn, weil sie selbst unfruchtbar ist, vergönnet sie auch andern nicht, dem Hause Kinder zu verleihen. Ist das gerecht, weil ungesegnet blieb ihr Schoß, uns kinderlos zu machen? Nein, lasst Sklaven ab von dieser, und ich werde sehen, ob einer hier zu lösen ihre Hände mich verhindern wird. Zu Andromache, die ihm zu Füßen gefallen ist. Erhebe dich, auf daß ich zwar mit zitternder Hand dir entwirre der verschlungenen Rieme Band. Wie? So versehrst du ihre Händ, o Bösewicht, ein Stier ist's wohl, ein Löwe, den du fängst im Netz. Vielleicht auch sorgst du, dass sie nicht ein Schwert gefasst, dich strafe. Tritt an meine Seite, o Knab, und hilf der Mutter Fesseln lösen. Ich erziehe dich in Phthia, dieser großen Feind. Traun, mangelte euch Bürgern, Lacke, Dämons, auch der Kriegesruhm, wärt ihr, das wisset, besser nicht denn andere. Der Chor. Ein leicht beweglich Wesen ist der greise Sinn und schwer zu hüten, wenn der Zorn sie übermannt. Menelaos. Gar große Lust zu schmähen hast du, aber ich will mit Gewalt nicht dringen ins Phthiotenreich, um Böses zuzufügen oder zu empfahen. Jetzt kehr ich, denn viel Muße bleibt mir nicht, zurück in meine Heimat. Nahe den Lakoniern liegt eine Stadt, die unsere Freundin war vor dem, und nun uns kränket. Diese will ich überziehen mit Krieg und unterwerfen der Spartanermacht. Erst, wann ich alles dort nach meinem Sinn vollbracht, kehr ich, um Aug in Auge meinen Schwiegersohn zu lehren und belehrt zu werden, was geziemt. Bestraft er die Barbaren und beweiset uns fortan sich mäßig, üben wir auch Mäßigung. Doch zornig wird er treffen auf gleich Zornige, und so wie er tut, werden wir ihm wieder tun. Was du zu mir geredet, das ertrag ich leicht, denn wie ein wesenloser Schatten lallst du nur, zu allem sonst ohnmächtig, nur im Reden nicht. Peleus, Kind, führe mich, ergreifend meine Hand, und du, Beklagenswerte, denn aus einem wütenden Sturm wurdet ihr geborgen in den stillen Port. Andromache, Greis, segnen dich die Götter und die deinigen, der du mein Kind errettet und mich armes Weib. Doch sorge, dass nicht diese nun auf ödem Weg uns überschleichen und mich rauben mit Gewalt, da sie mich kraftlos sehen und dich einen Greis und dieses Kind unmündig. Das bedenke wohl, auf daß nicht unsere Rettung sich in Leid verkehrt. Peleus, nicht hebe du mir feige Weiberreden an. Geh, wer wird euch anrühren? Heulen soll er mir, wer euch ergreift. Mit Gott und meiner Reiterschar und vielem Fußvolk herrsch ich im Phthiotereich, auch selbst noch wacker, glaub es, und kein schwacher Greis. Auf solchen Mann wie diesen ist dein Blick von mir genug, ein Siegsmahl zu erhöhen, so alt ich bin. denn viele Jüngling übertrifft ein mutiger Greis öfters, und was frommt den feigen Körperkraft? Sie gehen. Der Chor, Strophe. Nicht sein erwähl ich, oder ein edel Geschlecht, das reichen Glückes Segnungen teile mit mir. Trifft auch den Edlen ein drohender Unfall, Hülfe gebricht ihm nimmer, und welche die Sage verkündiget von glanzvollem Stamm, solcher ist Ehr und Ruhm, nicht entrafft, was der wackere Mann zurück hienieden lässet die Zeit, es erstrahlt auch der toten Tugend. Gegenstrophe. Ruhmlosem Sieg entsagen ist edlere Tat, als durch Gewalt und Hass zu verkehren das Recht. Süß wohl ist Sterblichen dieses im Anfang, doch mit der Zeit verwelkt es, und schimpflicher Ruf ist des frevelnden Stamms schwer drückende Strafe. Mir lob ich solch, und solch Leben erkor ich auch, das nicht gesetzlos drücken das Land durch Gewalt lässt und unsere Häuser. Schlussgesang. Alter von Äakos Stamm einst, es ist kein Zweifel, begleitetest du die Lapiten in berühmten Krieg mit den Kentauren, und Argo führete dich hin zur unwirtbaren Symplegade des Euxinermeers auf Sänger gepriesener Fahrt, und zu des Ilos Stadt, da Zeus herrlicher Sohn vor Zeiten auch sie mit Mord umfing, und du, teilend des Helden Ruhm, nach Europa zurückkamst. Eine Sklavin eilt aus dem Palast, der Chor. Die Sklavin, o ihr geliebten Frauen, Leid mit neuem Leid abwechselnd, kommt an diesem Tag auf uns herab, denn drinnen die Gebieterin Hermione, verlassen von dem Vater, und in ihrer Brust der Schuldbewusstsein, dass sie jüngst Andromachen und ihrem Sohn nachstellte, wählt nun selbst den Tod, befürchtend, dass ob solchem Frevel ihr Gemahl schmachvoll sie treib aus seinem Wohnsitz oder sie umbringe, die Unschuldigen den Tod getreut. Kaum, da sie schon das Todesseil befestigte, hielt sie der Dienerschar zurück und raffte kaum aus ihrer Rechten Itzo das gezückte Schwert. So schmerzlich trauert sie und hat nun wohl erkannt, dass ihre Tat nicht schön war, aber ich, ihr Frauen, abwehrend unserer Fürstin Mord, ermüdete. So gehet ihr denn jetzt hinein und rettet sie von schnödem Tode, denn man neigt dem neuen Freund, der sich gesellt zum Alten, williger das Ohr. Der Chor. Fürwahr, der Diener Klag, Geschrei vernehmen wir im Palast ob der Tat, die du verkündigest. Die Arme will wohl zeigen, was sie nun vermag, da sie gefrevelt, denn dem Haus enteilet sie, der Sklaven Hände fliehend, und begehrt den Tod. Hermione, ihre Amme, der Chor. Hermione, o weh, weh, ich zerraufe mein Haar, und die Nägel färben mit Blut mir so Wang als Brust. Die Amme, o Kind, was tust du, schändest du so deinen Leib? Hermione, weh, weh, wehe mir, in den Äther entfleug vom Gelocke fein gewobener Schleier mir. Die Amme, bedecke, Tochter, gürt in das Gewand die Brust. Hermione: Was soll ich bedecken? Kund ist und offenbar und unleugbar, was ich dem Gatten tat. Die Amme: Dich quält, das Tod der Nebenbuhlerin du gedreut? Hermione: Ja, ich beseufze nun jene feindselge Tat, die ich, die Verfluchte, den Menschen verfluchte, keck gewagt. Die Amme: Verzeihen wird dein Ehgemahl dir dies vergehn. Hermione: Was rissest du mir aus den Händen das Schwert? O gib, Freundin, gib, dass ich entgegen es stemme durch Bohren der Brust und die Schlinge reich. Die Amme: Den Tod dir geben sollt ich selbst, o Rasende? Hermione: O, welch Geschick! Wo ist dein erwünschter Blitzstrahl? Wie schweb ich auf zu Felsen, in das Meer, in Waldgebirge, dass ich, den Geist verhauchend, steig in Aides Reich? Der Chor: Was machtest du dich also? Göttliches Geschick kommt über alle Sterbliche spät oder früh. Hermione: Du hast, Vater, du hast mich verlassen wie ein einsames Schiff am Strand, beraubet mehrlicher Ruder. Er erwürgt, erwürgt mich. Nicht mehr wohnen werd ich im magdlichen Brautgemach, welches der Göttergebild umfasst flehend die Hand. Fall ich hin in den Staub, Sklavin, dem Sklavenweib? Vom phthiotischen Land, o entflög ich, ein graufedriges Vöglein, oder das tannene Meerschiff, das der Barken erste vor dem an kyanische Ufer drang. Die Amme: O Kind, nicht lobt ich jenes Übermaß der Wut, in der du fehltest wieder die Trojanerin, noch lob ich itzo wieder die zu große Furcht. Darum verstößt dein Gatte nicht sein Ehgemahl, betört von schnöder Klage des Barbarenweibs. Nicht bracht er ja gefangen dich aus Ilion, nein, eines edlen Mannes Kind empfing er dich mit reicher Mitgift, Spartas stolze Bürgerin. Dein Vater auch wird nimmer, wie du fürchtest, Kind, dich feig verlassen, wenn man dich ausstoßen will. So geh hinein denn, dass vor diesem Hause dich kein Auge, Kind, erblicke, dir zur Schmach im Volk. Orestes tritt auf, die vorigen. Der Chor: Orestes erblickend. Ein Mann aus fernem Lande, fremd mir von Gestalt, naht schnellen Schrittes zu dem Königshaus heran. Orestes: Ihr fremden Frauen ist dies des achilleischen Abkömmlings Wohnung, der in Phthias Fluren herrscht? Der Chor: Du hast's erkannt, wer aber bist du, dass du fragst? Orestes: Des Agamemnon und der Klytämnestra Sohn, genannt Orestes, zu dem dodonaischen Orakel des Kroniden wandernd komm ich her gen Phthia, und erforschen möcht ich wohl, ob hier noch ein verwandtes Weib mir lebt und glücklich ist, die Sparterin Hermione. Denn ob sie fern von meiner Stadt wohnt, blieb sie doch mir immer wert. Hermione, seine Knie umfassend: O, der im Sturm den Schiffern du ein Port erscheinst, Agamemnons Sohn, bei diesen Knien beschwör ich dich, erbarme mein dich, deren unglückseliges Schicksal du siehest, dem Olivenzweige gleich flehn, deine Knie umschlingend, meine Hände dir. Orestes, ha, was ist dies, ein Trugbild, oder schaut mein Blick, Menelas erzeugte, dieser Stadtgebieterin? Der Chor, die einzig Tyndars Tochter einst geboren hat, Helena, dem Ehgemahle, nicht betrügst du dich. Hermione, o Retter Phöbos, zeuch uns aus dem Ungemach. Orestes, bedrängen dich die Götter oder Sterbliche? Hermione, ich selber fehlt und mein Gemahl fehlt, aber auch der Götter einer straft mich ganz Verlorene. Orestes, welch Leiden träfe Weiber, die noch Kinder nicht geboren, wenn ihr Ehgemahl sie nicht betrübt. Hermione, dies eben ist mein Unglück, selber sagst du es. Orestes, jagt dein Vergessend Pyrrhos anderer Liebe nach? Hermione, die Gattin Hektors liebt er, die Gefangene. Orestes, schlimm, wenn mit zwei Gattinnen sich ein Mann vereint. Hermione, also geschah es, und an Rache dacht ich nun. Orestes, du hast der Frau bereitet, was ihr Weiber pflegt? Hermione, Tod ihr und Tod dem Bastard, welchen sie gebar. Orestes, und starb sie, oder hat ein Zufall sie befreit? Hermione, der alte Peleus, der geringere ehrt und schirmt. Orestes, war nicht mit dir auch einer zu dem Mord vereint? Hermione, mein Vater, der zu dieser Tat von Sparta kam. Orestes, und dieser unterlag darauf der Greisenhand? Hermione, aus Scham ihr weichend, ließ er mich hülflos zurück. Orestes, und nun, ich ahn es, fürchtest du des Gatten Zorn? Hermione, wohl fürcht ich, billig straft er mich. Was sag ich ihm? Drum fleh ich dir, Zeus rufend, der verwandten Gott, führe mich hinweg aus diesem Lande, weit hinweg, führ heim zum Vaterhause mich, denn dieses Haus hat Stimmen, deucht mir, und vertreibt die Schuldige, und Phthia hasst mich, kehret auch in diese Stadt zuvor mein Gatte von Apolls Orakel heim, erwürgt er schmachvoll oder gibt zur Sklavin mich dahin der Buhle, welcher ich zuvor gebot. Orestes, wie aber soll man sagen, dass du so gefehlt? Hermione, ruchloser Weiberzutritt war mein Untergang, die stets mit solcher Rede mich erbitterten. Du willst die Sklavin dulden, die Abscheuliche, in deinem Hause, die des Gatten Liebe teilt? Nein, bei der Göttin, nicht das Licht schauen sollte sie an meiner Seite und meines Ehbetts sich erfreuen. Ich nun, vernehmend die Sirenenlieder stets, die klugen, listigen, vielgewandten dieser Frauen, ward aufgebläht von Torheit. Denn was sollt ich viel des Gatten achten, hat ich doch, wes man bedarf, der Schätze viel, und herrschet ich im Hause doch, und echte Söhn ihm geben konnt ich, aber sie, Halbsklaven nur der meinen, unecht von Geburt. Nein, nimmer, nimmer, denn nicht einmal sag ich es, lass ein Verständiger welcher Hymens Joch erkor, ins Haus zu seiner Gattin andere Weiber gehn, denn diese sind die Lehrerinnen aller Schuld. Die eine, strebend nach Gewinn, verführt das Weib, die andere will es straucheln, gleich ihr selber sehn. Viel treibt auch Torheit. Also schwindet dann das Glück des Gatten. Drum, ihr Männer, schützt dagegen wohl mit Schlössern und mit Riegeln eures Hauses Tor. Denn nicht gedeihen bringet euch der fremden Frauen Besuch und Rede, sondern vieles Ungemach. Der Chor. Zu heftig schmälst du, Königin, auf dein Geschlecht. Verzeihlich ist dies Zürnen zwar, doch ziemet es dem Weibe, Weiberschwächen zu beschönigen. Orestes. Ein Weiser war es, der die Sterblichen gelehrt, zu hören gegenwärtig, was der andere spricht. So wußt ich die Verwirrung dieses Hauses wohl und deine Zwietracht mit des Priamiden Weib. Allein ich harrte dennoch, ob du bliebst all hier oder ob aus Furcht vor dieser Kriegsgefangenen du lieber würdest fliehen des vermählten Haus. Nun, da nicht harrend deiner Brief ich selber kam, ob du Gehör gäbst meinen Worten, wie du tust, nun werd ich fort dich führen, einst die meinige, die durch des Vaters Leichtsinn einem andern ward. Denn, ehe er eindrang in die Grenzen Ilions, gab er dich mir zum Weibe, dann verhieß er doch dich diesem Mann, wenn Trojen er eroberte. Da nun Achilleus Sohn hierher zurückgekehrt, verzieh ich deinem Vater, doch den Bräutigam bat ich, mir dich zu gönnen und entdeckt ihm frei mein gegenwärtig Leiden, das von Freunden wohl ich eine Braut erlangte, doch von Fremden schwer, ein aus dem väterlichen Reich Vertriebener. Er aber warf mir trotziglich den Muttermord und warf mir die mordblickenden Göttinnen vor, und ich, entmutigt durch mein häuslich Missgeschick, ich trauerte, trauerte, doch mein Leid hielt mich zurück, und dein beraubet ging ich schweres Herzens fort. Nun aber, da dein Schicksal sich verwandelte und du ein solches Ungemach hülflos erfährst, will ich hinweg dich führen in dein Vaterhaus, denn mächtig ist Verwandtschaft und im Leiden nichts hilfreicher als ein gleichem Stamm entsprossener Freund. Hermione. Die Sorg, Orestes, unserer Vereinigung ist meines Vaters und geziemt mir selber nicht. Doch auf das Schnellste führe mich von diesem Ort, das nicht zuvor eilt, ob er säumt zwar mein Gemahl, noch wenn er hört, dass ich des Enkels Haus entfloh, Peleus mit seinen Rossen uns verfolgen mag. Orestes, nicht fürchte du des Greises Hand, noch zittere dem Sohn Achilleus, ob er vormals mein gehöhnt. Solch eine schlau verhüllte mörderische List umfängt mit unbesiegten Banden ihn alsbald, von dieser Hand bereitet. Jetzt erfahre nichts, vollbringen aber schaue dies der Delpher Fels. Der Muttermörder wenn in Pythos Berggebiet getreu noch meine Gastfreund ihren Eiden sind, lehrt ihn nicht der Begehren, welche mir gebührt. Zu seinem Unglück fordert er des Vaters Blut einst von Apollon, und die Reue wird ihm nun nicht frommen, nein, dem Himmlischen büßt er die Schuld. Denn ihr verhaßter sterblichen Geschick verkehrt die Gottheit und erduldet nicht den Übermut. Sie gehen. Der Chor. Strophe. O Phöbos, Gründer illyrischer Königsburg, der Schöntürmigen und der herrschete Meer, durch die Salzflut hingetragen von dem blauen Gespann. Ihr verrietet das Werk, das eure Händ einst gründeten, gabt dem Lenker des Kriegs, Enyalios, also dahin die hilflose, hilflose Trojanerstadt. Gegenstrophe. Viel edle Rossgespann und die Wagen trieb dann des Kamandros Flut ihr hin und erregetet blutige Männerkämpfe, ungekränzte dem Volk. In des Aides Schatten stiegen Ilions Herrscher hinunter, und es entstrahlt Altären der troischen Burg nicht mehr Opferflamme, rauchwolkend wie einst. Zweite Strophe. Erwürgt ist Atreus Sohn von der Hand des Gemahls, und selbst empfing es Tod für den blutigen Mord dann von eignen Kindern. Ein Gott straft, Orakel kündend sie, und der Itzo genaht von Argos Fluren, Agamemnons Abspross, Orest, der begehrt unvergönnetes Erb im Muttermord. O Gott, o Phöbus, wie glaubt dies mein Herz? Gegenstrophe. Viel andere Frauen einst im danaischen Volk beklagten unglückselig an Kindern ihr Los, und die Heimat flohen sie mit andern Ehegatten. Nicht auf dich allein kam so trauriges Leid und auf die Freunde. Es erlag Griechenland und auch deine gesegneten Auen, o Troja, traf der Kriegesdonner blutiger Todesstrahl. Peleus tritt auf, der Chor. Peleus zu dem Chore. Phthioterinnen, gebet ihr dem Forschenden Antwort, denn ungewisser Ruf erscholl zu mir, dass Menelaos Tochter sich von dieser Stadt entfernt. Die Wahrheit zu erkunden, komm ich schnell zurück, denn sorgen muß der heimgebliebene Verwandte für das Wohlergehen Abwesender. Der Chor. Peleus, du hörtest Wahrheit, nicht ja ziemt es mir, das Unglück zu verhehlen, welches uns befiel. Von diesem Haus entflohe jetzt die Königin. Peleus, von welcher Furcht ergriffen, sag auch dieses an, der Chor, dass ihr Gemahl sie nicht vertreibe, wann er kehrt. Peleus, wohl weil sie seinem Knaben jüngst den Tod gedreut? Der Chor, ja, und sie scheuet die gefangene Troerin. Peleus, wem aber folgt sie auf der Flucht? Dem Vater wohl? Der Chor, Agamemnons Sohn entführte sie von diesem Ort. Peleus, in welcher Hoffnung will er selbst ihr Gatte sein? Der Chor, und deines Sohnes Sohne, Greis, bringt er den Tod. Peleus, verborgen ihm nachstellend oder in offenem Streit? Der Chor, am heil'gen Fest Apollons mit den Delphiern. Peleus, o weh mir, dies ist schrecklich, wird nicht ungesäumt mir einer zu dem pythischen Altare gehn und meinen Delpherfreunden dies verkündigen, eh Widersachern des Achilleus Sohn erliegt? Ein Bote, Peleus, der Chor, der Bote. O weh, wehe mir, welch eine Botschaft muß ich unglückseliger dir, Greis, verkünden und den Freunden meines Herrn. Peleus, weh, weh, o mein weissagend Herz, was ahntest du? Der Bote, nicht mehr ist, Greis, vernimm es, deines Sohnes Sohn. Pyrrhos, so viele Schwerter haben ihn durchbohrt, des Mykenäer Fremdlings und der Delphier. Der Chor zu Peleus, der sich kaum aufrecht erhält. Ach, was beginnst du, Alter, nicht zur Erde stürz, erhebe dich. Peleus, ich bin verloren, bin nicht mehr, die Stimme schwindet und der Knien Kraft gebricht. Der Bote, vernimm mich, willst du rächen das erlittene Unrecht des Anverwandten und erheb den Leib. Peleus, o Schicksal, Schicksal, an des Alters letztem Ziel, wie hast du mich unselgen überwältiget? Wie fand des einzigen Sohnes einziger Sohn den Tod? Sprich, denn ich will ja hören, was ich nie gesollt. Der Bote, als wir gekommen zu Apollons hehrem Sitz, da weihten wir drei helle Sonnenläufe froh dem neuen Schauspiel und ersättigten den Blick. Doch dies war schon verdächtig, daß wir überall zusammenstehn und reden sahen des Gottes Volk. Hin durch die Stadt schritt aber Agamemnons Sohn und flüsterte feindselge Red in jedes Ohr. Erblickt ihr jenen, welcher durch des himmlischen goldreiche Hallen und der Männer Schätze geht? Zum andern Mal erscheint er, wie er schon zuvor herkam, in Staub zu legen, Phöbos Heiligtum. Und nun durchbraust ein schlimmer Ruf die ganze Stadt. Die Häupter sammelten sich auf Schutzwehr, dachte Rat und Bürger, und die den Tempelschatz verwalteten, bewachten rings das säulumgebene Heiligtum. Wir nun empfingen Schafe, von Parnassos Laub ernährt, denn nichts von diesem war uns kundgetan. Und nahten mit Gastfreunden und apollischen Propheten Itzo dem Altar des Delphiers. Da hub ein Mann an, Jüngling, was erbitten wir dir von dem Gott, weswegen kamst du in die Stadt? Und Pyrrhos sprach zu ihm, ein voriges Vergehen will ich dem Gott abbüßen, denn ich fordert einst, gen Delphi kommend, meines Vaters Blut von ihm. Da ward es kund, wie viel Orestes Rede galt, das unwahr mein Gebieter spräch und Schimpfliches zu tun gedächte. Doch hinein den Tempel ging Pyrrhos, Apollon anzuflehen, bevor er sein Orakel hörte. Und er entflammt die Opferglut, weil, Schwerter in den Händen, stand ein Hinterhalt, vom Lorbeer überschattet. Klytämnestras Sohn war in der Schar, der alles dies bereitete. Und er, vor aller Augen, flehte zu dem Gott, sie aber, zuckend, unvermerkt, den scharfen Stahl, verwunden des Achilleus waffenlosen Sohn, und rücklings weicht er, tödlich, noch von keiner Hand getroffen, und entzeucht sich. Drauf, alsbald entrafft von einer Säule Nägeln seinen Waffenschmuck, trat er, ein fürchterlicher Krieger, zum Altar, und forschend rief er also an das Delphervolk: Was wollt ihr mich erwürgen, der auf frommem Weg hieher gekommen? Redet, was bringt mir den Tod? Doch keiner von den Tausenden erwidert ihm ein Wort, und Steine schleuderte die ganze Schar. Gleichwie von Flocken Schnees umflogen überall, zückt er das Schwert nun und vermied der Würfe viel, hierhin und dorthin streckend mit der Hand den Schild. Doch nichts vermocht er, denn zugleich traf viel Geschoss, Pfeil und geschleuderte und geworfene Lanzen ihn, und Opferspieße stürzten hin vor seinen Fuß. Da hättest du furchtbaren Waffentanz gesehen, als er die Feind abwehrt, und da sie ringsumher ihn eingeschlossen, daß er kaum aufatmete, sprang er den Troersprung und schritt nun selber an auf sie zum Streit. Sie aber, gleich wie Tauben fliehen, den Habicht schauend, wandten sich alsbald zur Flucht, und viele stürzten, die von Wunden, andere von anderen selbst in engem Ausgang hingestreckt. Und grauser Schrei, aufschallend aus dem Heiligtum, klang von den Felsen wider. Doch wie heitres Meer stand in dem hellen Waffenschmuck dein Enkel da. Als einer aus des Tempels innerem Grund hervor laut rief und schauderhaftes und aufs Neu zum Streit die Männer wandte, da erlag zuletzt Achills Sohn, seine Seite von geschärftem Stahl durchbohrt, den unter vielen andern zuckt ein Delphier und ihn verdarb. Nun, da er hin zur Erde fiel, wer hob das Schwert nicht über ihm, wer keinen Stein schlagend und zerschmetternd, ganz zerfleischet ward der Leib der schönen Gestalte von den Wunden sonder Zahl, und da er jetzt ermordet am Altare lag, warf aus dem Weihrauch duftigen Tempel ihn das Volk, und unsere Hände ergriffen den Entseelten rasch und bringen dir ihn, dass du ihn beweinen mögst und klagen und ihm Grabesehr, o Greis, verleihn. So tat der Gott, der andern Weissagung gewährt und allen Menschen kündet die Gerechtigkeit, dem Sohn Achilleus, da er büßte seine Schuld. Und noch gedacht er, wie ein böser Sterblicher, der alten Zwietracht. Kann ein solcher Weise sein? Der Chor: Schaut, unseren Herrn tragen sie dort heim von dem delphischen Land in das Königshaus. Unglücklich der Tod, unglücklich, o Greis, auch du, denn Achills Abkömmling empfäst nicht also du heut, wie du hofftest, zurück, und des Enkels Geschick, das Unselige, stürzt auch dich in schmerzliche Trauer. Peleus, Strophe. O, welch Leiden erblick ich, Verratener! Was empfähet die Hand und die Heimat? Weh, o weh mir, o der Thessalier Volk, ich verzweifle, bin nicht mehr, nicht, ach, nicht blieb in dem Haus ein Geschlecht mir, o der Bedrängnisse, was, das mir teuer war, schau ich hinfort und erfreue mein Herz nun. Freundlicher Mund und Kinn und ihr Hände, was wirkte nicht einst dich bei Troja, der Dämon, am simontischen Gestade? Der Chor. Geehrter war der Name des Gestorbenen, o Greis, und deine Tage dann glückseliger. Peleus, Gegenstrophe. Ebund, du, der verderbet hat dies mein Haus und die Stadt. Weh, weh mir, wehe, mein Enkel, nimmer mußte mir deiner vermähleten Unglück bringend Geschlecht zu den Kindern kommen in mein Haus. Nimmer dein Tod, o geliebter Hermione, hätte der Blitzstrahl eh sie getötet, hättest auch nimmer des bogenerschlagenen edlen Erzeugers Seele gefodert, du, ein Sterblicher von Göttern. Der Chor. Wehe mir, um des Gebieters Fall ertönt mein Klaglied itzt nach heiligem Gebrauch. Peleus. Wehe mir, stets wechselnd Ungemach erfahr ich armer Greis und weine. Der Chor. Ein Gott verhing dies, Götterschickung kam auf dich. Peleus. O Geliebter, du entflohst von dem Hause, o weh, weh mir, und mich ließest du, den kinderlosen Greis, zurück. Der Chor. Tod, Tod vor deinen Kindern ziemte dir, o Greis. Peleus. Wie, zerrauf ich nicht das Haar, leg ich mit blutigeren Schlägen nicht ans Haupt die Händ, o mein Vaterland, die beiden Söhne hat Apoll geraubet. Der Chor. O, der du Leid erfuhrst und schaust, wie, armer Greis, wirst du vorderhin die Tage leben? Peleus. Verlassen, kinderlos und nie der Leiden Ziel schauend, vertraur ich sie, bis mir erscheint der Tod. Der Chor. Fruchtlos beglückten Götter dein Vermählungsfest. Peleus. Alles ist entschwunden in den Staub, ward gebeugt der vormals hohe Sinn. Der Chor. Einsam dein einsam Haus durchwandelst du hinfort. Peleus. Nicht ist das Vaterland mir nun Vaterland. Hin schleuder ich die Zepter. Und du, in nächtlicher Grotte, Nereus Tochter, wirst mich entseelt hingestreckt zur Erde schauen. Der Chor. Ha, was schwebet einher? Welch Göttergebild seh ich, ihr Jungfrauen, o erhebet den Blick. Ein Gott ist dies, der die heitre Luft durchschwimmend zur Rost durchweideten Flur hernaht des phthiotischen Landes. Thetis erscheint, Peleus, der Chor, Thetis. Peleus, der Liebe wegen, die uns einst verband, naht Itzo Thetis von der Nereiden Sitz. Vor allem trag das Ungemach, das dich bedrängt mit mäßiger Betrübnis. So ermahn ich dich. Ich auch, die kummerlose Kinder, musste schauen, verlor, den ich geboren, den schnellfüßigen Achilleus, unsern Sohn, den ersten Griechenlands. Jedoch, warum ich itzo kam, Peleus, vernimm, begrabe diesen, des Achilleus toten Sohn, zum pythischen Altare führend seinen Leib, damit sein Grabmal dort des Delphervolkes Schmach Orestes frevelhaften Mord verkündige. Die kriegsgefangene Troerin Andromache muß aber wohnen im Molosserland hinfort, mit Helenos vertauschend Neoptolemos samt ihrem Knaben, der von Aeakos Geschlecht allein zurückblieb und von welchem Fürst auf Fürst hinfort dem Reich Molossia entstammen soll, in hohem Segen, denn es darf nicht untergehen dein Stamm auf Erden, Alter, noch der meinige, noch Trojas, des auch eingedenk die Götter sind, obgleich es durch Athenes Rat zertrümmerte. Dich nun, auf das du sehest der vermählten Gunst, will ich, die eine Göttin einem Gott entspross, fortan entreißen sterblicher Bekümmernis, dass du ein Gott unalternd und unsterblich seist. Mit mir in Nereus Wohnungen vereiniget lebst du ein Gott, dann mit der Göttin fürderhin. Und aus dem Meer erhebend unbenetzt den Fuß, siehst du, Achilleus, welchen deine Seele liebt und meine, wohnen an des schönen Insellands Leuke gestaden, die Euxeinos Flut umschallt. So bringe denn zur gotterbauten Delferstadt des Enkels Leichnam und verbargst du ihn ins Grab, dann gehe zur bejahrten Felshöhe Sepias und harr in tiefer Grotte, bis ich aus der Flut zu dir emporsteig, in der Nereiden Chor dich fortzuführen. Göttliche Verhängnisse musst du ertragen, da es Zeus also gefügt und von dem Gram ablassen um Gestorbene. Denn allen Menschen ist von den Unsterblichen dies Los beschieden und dem Tod entgehen sie nicht. Sie verschwindet. Peleus, o mein geliebtes, edelmütiges Gemahl, Nereus erzeugte, heil dir! Wert dein selber ist und deiner Kinder, was du mir geboten hast. Den Gram auch still ich, dir gehorsam, Göttliche, und den begraben geh ich zu der pelischen Felsgrotte, wo ich deinen schönen Leib ergriff. Aus edlem Stamm erwähle drum der weise Mann ein Weib, und seine Töchter geb er Wackeren. Nach niedriger Verbindung aber lüst ihn nicht, ob auch die Morgengabe Krösus schätzen gleicht, denn nie verleihen die Götter dann Glückseligkeit. Der Chor, vielfach ist der Schickungen Wechsel Gestalt, viel gibt ungeahnt der unsterblichen Huld, und das Erwartete bleibt unvollendet, da die Gottheit fügt, was unmöglich gedeucht. So endete dieses Beginnen.